Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Kommentar unseres Conancast-Teams. Nachdem wir vor einiger Zeit, also schon Ewigkeiten her gefühlt, den 14. Film in einem Audiokommentar besprochen hatten, wollen wir uns heute einmal den aktuellen 15. Kinofilm vornehmen. Und ja, wir werden ihn heute parallel mit euch schauen. Wir werden kurz unsere ersten Eindrücke zu dem Film darlegen und dann werden wir kurz runterzählen, den Film danach starten, sodass ihr dann auch zeitgleich den Film starten könnt und euch unsere Kommentare zeitgleich mit dem Film dann anschauen könnt. Mit dabei ist heute auch Clemens. Seid gegrüßt. Dann ist mit dabei unser Stargast Kevin. Moin moin, liebe Leute. Und mit dabei ist auch Olli. Guten Abend. Und mit dabei ist auch Lea. Hallo. Ja, kurz einmal zum 15. Film. Der ist ja erst vor kurzem auch hier in Deutschland erschienen. Ist ja schon ein paar Monate her. Dennoch, ich habe den Film damals, als er in Japan auf DVD rauskam, mit englischen Untertiteln das erste Mal gesehen und jetzt direkt auch beim Release in Deutschland hier gekauft und ihn bisher zweimal mit deutscher Synchronisation gesehen, was ich bisher auch ziemlich genial fand. Also der Film ist eigentlich eine ziemlich geniale Umsetzung, aber da kommen wir dann auch später zu. Also ich habe den Film bisher einmal gesehen und zwar ja direkt nachdem ich ihn gekauft hatte. Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe ja den Film zum Release in Deutschland gekauft und vorher noch nicht gesehen. Weder auf Japanisch, Englisch, Kantonesisch oder Chinesisch. Ich habe ihn auf Deutsch zum ersten Mal kennengelernt und direkt am ersten Tag zweimal hintereinander angesehen und ich war beide Male total begeistert, bin ausgeflippt und nackt durch den Film gelaufen. Und heute mache ich das aber nicht, weil ich vor dem Mikrofon sitze und ja, das waren so meine ersten Worte. Ja. Ja, ich kann ja auch noch mal kurz sagen, wie mir der Film gefallen hat. Also, ich fand ihn auch sehr gut. Und ja, mir sind auch gleich ein paar Änderungen aufgefallen. Aber da hören wir vielleicht später ja auch noch ein bisschen was zu. Also, ich hab's einmal bis jetzt gesehen. Ich hab den auch zum Geburtstag auf DVD gekriegt. Auch kurz nach dem Release. Und ja, mir hätte auch ganz gut gefallen eigentlich, muss ich sagen. Also ich persönlich habe mir die volle Kost auf die heutige Aufnahme gelegt und bin gespannt, wie sich der Film weiterentwickelt, da ich erst eingestiegen bin. Und damit freue ich mich auch schon auf das Ende und bin gespannt. Ja, okay. Also unterschiedliche Ansätze hier heute. Einige haben den Film erst einmal gesehen, das ist glaube ich die Mehrheit. Ich habe den Film damals schon mit Untertiteln gesehen, habe damals ja nicht so viel verstanden, bin jetzt durch die deutsche Version allerdings auch wieder auf den Geschmack gekommen und habe dann auch natürlich alles verstanden. Clemens hat den Film ja jetzt erst halb gesehen, wenn ich das mal so interpretieren darf. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt alle bei dem Startbildschirm der DVD, also wir schauen uns heute die DVD-Version des Films an und genau, dann sehen wir jetzt diesen schwarzen Mann, also schon mal ein schönes Vorschaubild dort. Und dann starten wir den Film in 3, 2, 1, 0. Start. So, jetzt geht er los. Ja. Und wir sehen direkt zu Anfang die schönen Delfine. Ja, wie bei jedem Film, allen bisher 15 Filmen. Oh. Eine Schneeflocke. Oh, wie süß. Ja, damit ist ja schon klar, wohin es heute gehen wird. In den Wald. Und jetzt gibt es auch einen schönen Rückblick. Was ist das? Es regnet Scheiße. Nein. Ich finde es überhaupt sehr schön gemacht mit diesen Einblendungen zwischendrin. Mit den 8 Jahre früher und dem Dorf Kitanosawa. Das ist ziemlich gut gemacht. Aber wenn man nicht genau hinguckt und mal eine Sekunde mit was anderem beschäftigt ist, blinzelt, ist natürlich gleich raus. Ja. Also, nicht mehr die klassischen Namensboxen hier. Hab ich Pech gehabt. Ja, genau. Der altbekannte Täter. Oh, immer in Topform. Die Verfolgungsjagd. Ja. Schlank wie nie, Respekt. Ja. Und weiterhin Unisex, ne? Ja, diese markante Nase, eher ne? männlich Das stimmt, vorkommt. ja. Die Täter allgemein immer. Ja, ne? Ja. Das Und die stimmt. Muskeln. Naja, obwohl. Oder er ist einfach nur schwerer. Ich meine, weil er. Ach, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Das Fernglas, ja. Mhm. So. Ein heller Strich. Ja, war ja schon mal ein schöner Sprung in die Gegenwart. Sehr mysteriöser Einstieg. Man weiß sehr nicht, sehr schöne Animation hier überhaupt, finde ich. Also die U-Bahnfahrt, sehr genial gemacht. Und schon wieder ein Charakter, der gleich kommt. Übrigens Produktplacement von anderen Filmen. Canon-Kameras gerade eben, ne? Ja, von Reportern. Ehrlich? Ja. Ja. Mhm. Waren die von Canon? Ja, japanisch. Na, haben die bestimmt Geld bezahlt, aha. Jetzt kennen wir endlich mal den Oberbürgermeister. Eröffnung. Ich finde die schönen Untertitel immer schön, wo das japanisch übersetzt wird. Das finde ich immer gut gemacht. Ja, außer die gelben auch der Deutsche. Die finde ich scheiße. Da gab es ja bei Kase früher mal eine Umfrage, in welcher Farbe die Untertitel sein sollten. Ehrlich? Und die haben sich darauf geeinigt, dass es gelb sein soll. Also die Fans haben es sich so gewünscht, da es ja auch viele weiße Hintergründe gibt. Und deswegen hat man sich auf gelb geeinigt in der Umfrage. Und seitdem sind alle Untertitel gelb. Aber nicht alle im Film. Hier sind auch mal weiße dabei, ne? Ja, manchmal, gerade eben war ja auch schon bei Asakura, war ja auch schon mal ein weißer eingeblendet. Und weiße finde ich schöner einfach. Keine Namensbox, finde ich sehr schade. Auch die schade, typisch, ja. RTL 2 typische Namensbox. In Film 14, 19 dabei, ne? Wirklich? Ich weiß es gar nicht sicher, mehr so ja. genau. Ja, aber, aber Hauptsache, unsere Polizisten sind auch wieder mit dabei. Die dürfen in keinem Und Film fehlen. Und das Beste ist sowieso, dass sie auch ihre Standardsprecher haben. Also zumindest Mercurei genau, und Taxi. Die auf jeden Fall. Die hört man Hat ja. er zwischenzeitlich geändert bei einigen, aber generell ist er in bisher allen 15 Filmen so gewesen, dass die ganzen geht es Polizisten um einen Einsatz. Mit dabei waren. Das finde ich immer wieder ziemlich gut. Das fand ich immer am Anfang überhaupt ein bisschen verwirrend mit dem Brief, den Asakura bekommen hat. Und da waren auch ein paar Zeitsprünge mit dabei, meine ich. Und das ist ja auch eine tolle Animation. Verwirrend. Ja, mit dem Auto, der war auch schön. Mhm. Ja. Die war gut. Oh, ein Heilbarer. Oh, diese Stimme. Wie niedlich. Ja, das ist mir auch gleich beim ersten Mal aufgefallen. Ich dachte, hä, ist die Stimme anders? Nee. Sie wird ja auch älter. Ich schaue jetzt eine ARD-Fernsehserie, da ist sie immer wöchentlich im Einsatz. Ey, heute ist Dienstag, oder? Ja. Ja. Dann kommt heute wieder die Serie. Yay, ich die Bahn schließt und fährt ab. Oh ja. Ja, und die Polizisten gucken mysteriös. Und kommen zu spät. Oh. Die Frage ist natürlich, fahren die Detective Boys Gute heute Frage. Mit ihr campen? Oder warum sind sie unterwegs? Ja, ich glaube, die fahren zu dieser Weltraumausstellung, die Mitsuhiko da in der Hand hält. Überhaupt ja, finde ich, dass die Färbung von den Haaren Agassas ihm ganz gut tut. Ich liebe diese deutschen Stimmen so sehr. Ja. Ja, die Deutschen sind wirklich genial ausgewählt. Finde ich auch. Kennt ihr diese Szene bei irgendeinem Conan-Film, wo Conan bei Heiji auf dem Motorrad mitfährt? Ja, das ja, ist so der siebte. Wie Conan rumschreit. Achtung, Achtung, Achtung. So klasse gemacht. Ja, Oh ja, Achtung, spannend. Den kennen wir doch irgendwoher, diesen komisch gekleideten Typen. Ja. Ich meine, wenn so ein schwarzer Typ irgendwo auftaucht, ist er gleich verdächtig. Ja. Obwohl das jetzt nichts gegen unsere dunkelhäutigen Natürlich Mitbürger nicht. Richtet sein soll. Hier. Nein, also, wir mögen auch schwarze Menschen. Also, Heiji war nicht der Täter, Richtig. Um das mal festzustellen. Spoiler, oder? Nee, eigentlich nicht. Heißt das wirklich Halte Bucht? Ja, so heißt ja. das. Ich kannte das Wort vorher gar nicht, bin ich ehrlich. Eigentlich hält man ja auch nicht, man beachtet sie eigentlich kaum. Ja. Aber am Ende des Tunnels wird es doch gehalten. Man kennt halt. Ja, ich habe immer zwischendurch überlegt, Fahrt, ne? ob Conan vielleicht muss noch während für die der witzigen Fahrt Elemente sorgen. Hey, Conan! Das ist auch sehr genial gemacht mit dem Skateboard. Ah, es ist immer genial gemacht. Vor allem schön von allen Seiten so actionreich. Wo stehen eigentlich die Kameramänner jedes Mal? Das erinnert mich jetzt mehr an so ein, wie so, an so ein Autovideospiel, wo man auch den Nee, also nicht an entgegenkommenden Alarm für Autos Cobra 11. ausweichen muss. Da haben wir auch schon die Titelmusik, ne? Oh Gott. Also die Schienenschiffstimme ist so. Oh. Oh. Jetzt Jetzt wird's spannend. schafft er es noch, ihn aufzuhalten. Boom. Rad. Und hier die 15. Natürlich Komisch. nichts vergessen. Fünfzehn. Der Countdown. Es sind eigentlich die 15 Sekunden der Sehr, sehr Stille, gut ne? gebaut, Also, der Täter. ja. Oder so. Oder die Täterin. Ich wünschte, Mercury hätte geantwortet mit. Ist vor allem auch ziemlich verwirrend oder ziemlich komisch, finde ich, dass Shinichi jetzt auf einmal bei Megure anruft und Warum? Er ihm hat dort doch die Bescheid Nummer. gibt. Ja, natürlich, aber das wirkt ja ein bisschen so, Komisch, dass er als Bescheid wäre weiß, Shinichi ne? gerade vor Ort auch so, weil Das er ja stimmt genau komisch, allerdings, dass er ja. Bescheid weiß und. Aber in dem Moment, ja, wie hätte er anders reagieren sollen? Gar nicht. Und dass die anderen Autos dort anhalten, ist auch ein bisschen. Ich meine, wenn du mit, wenn die damit, keine Ahnung, wie viele Ja, Stundenkilometer über 100 auf durchfahren. jeden Fall, ne? Das ist eine Autobahn. Also. Ja. Eigentlich müsste er vom Und Auto da getroffen verschwindet werden. er. Nein. Das ist Conan, da passiert das nicht. Ihm passiert nichts, aber den anderen, ne? Oh nein, es ist kein Erdbeben. Knapp Bam. daneben. Es ist ein Eine Zug. gigantische Jetzt Riesenschlange. geht's rund. Achtung, Achtung. Jetzt wird's. Ein Sieht einfach Millionen stehen Schaden bleiben. macht sich breit. Ja. Das ist auch bisschen Ist doch übertrieben, wie lang der irgendwie Traktor lustig, dass der Zug erstmal durch die aber ganze reagiert, Autobahn Leute. durchfährt, bevor der an so einer genau Kurve da anhält. Besonders einmal anhalten kann. Die schafft Ja. schafft neue Arbeitsplätze, würde ich sagen, ne? Jetzt müsste eigentlich Superman gleich kommen. Ne? Ja, durch Collins Anhaltenruf fällt sie natürlich an, also. Ja. Das war ja. Mit den Collins, Woher der kommt eigentlich die Flieger, ganze hat noch was gehalten. Geschwindigkeit? Die knallt doch tausendmal. Ja, das ist natürlich. Reibungs- Ja. und Scherkräfte gibt's bei Collins nicht. Gab es Tote? Oh Gott, was für eine epische Einleitung. Das Intro ist immer wieder Ja. genial. Also bei jedem Film, auch in der knapp abgeänderten Version, Von ja Nur, ist es immer hier genial. jetzt sieht man, auch hat man seit ja dem auch. 14. Film kommt ja auch immer ein deutsches Logo dazu, ne? Finde ich Ja. toll. Mir ist Oberflächen jetzt natürlich gleich freier, klar. aufgefallen, dass die Mauer diesmal vorne ist und so. Also man guckt ja Es jetzt, war schon ein als wenn paar man Mal durch diese so. Mauer durchguckt. Das war ja vorher nicht. Doch, es war schon ein paar Mal so, bin ich mir sicher. Nee, das ist bei diesem Film, glaube ich, speziell, Ehrlich? meine ich. Ich bin mir gar nicht Also ich ganz habe die sicher. Mauer schon mal gesehen, die kenne ich. Es gibt immer paar Abwandlungen dort am Rand und so weiter, wie Bedauerlicherweise das diesmal auch aufgebaut ist. ohne wirklich die Wie überhaupt auch. Organisation näher, ne? Hier überhaupt auch schon mit der Mauer, die ja auch auf dem Conan-Manga zu sehen ist. Vielleicht da auch so eine Parallele. Fand ich persönlich sehr gut. Also, da musste ich gleich an die Mangas denken. Vielleicht spielt die Mauer in der Serie noch eine tiefere Bedeutung irgendwann später mal. Vielleicht wird ja Ost-Tokio von West-Tokio getrennt. Oder Tokio Ehrlich? von Osaka. Niemand will eine Mauer bauen. Und Wieder unser. neue Arbeitsplätze, um die Mauer zu bauen. Ja. Schon wieder ein narkoleptischer Anfall. Nee. Oh Mann. Ich bin so genial, dass diese Lunchbox-Faxgerät dann sein. Obwohl so Das bis er unnötig einmal ist. auftauchte, ja. Obwohl, man muss mal sagen, beim Skateboard, das taucht ja auch nicht wirklich häufig auf. Es ist in den Filmen und vor allem in Filler-Episoden ziemlich häufig zu sehen. Ja. Aber im originalen Manga taucht das, glaube ich, erst in, ich meine, 3 bis 4 Fällen auf. Das Also, war doch oder auch eine zwei Frage sogar. beim Das war wirklich Conan-Quiz, sehr, sehr oder? selten zu sehen im Ja. Original. Ja, genau. Exakt. Oder hier die Oh Episode Gott. 309, ne? Wurde ja dieser Ball genommen. Ja, Ja, da wurde der exakt der Ballgürtel Ball. eingeführt. Deswegen, das widerspricht sich ja auch so ein bisschen, ne, mit dem Kinofilm und dem deutschen Anime. Ja, allgemein dem Anime, ja. Also. Ich bin schon wieder schwach. So. Auch ziemlich komisch, dass Kogoro dort schon sitzt, obwohl der eigentlich damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Hauptsache, er sitzt doch einfach mal Ja, als er ehemaliger ist Polizist. Meisterdetektiv, er muss da sein. Ja, natürlich. Ja, das hat er ja jetzt auch im neuesten Manga gesagt, dass wenn er zum Tatort kommt, die Leute ihn immer gleich durchlassen, weil sie denken, ja, Meguria hat ihn sowieso angerufen. Das ist auch ziemlich genial gemacht von Shiratori, dass er genau Ja. schlussfolgern kann, wie lange die Bombe denn gebraucht haben Richtig. müsste. Das macht ihn sehr fähig. Oder lässt ihn fähig wirken. Ja, der Mitarbeiter der Polizei, ganz klar. Neue Feinde. Durch seine Arbeit? Er ist doch Oberschüler. Ja, klar, Conan ne? ist. Also, Conan ist auf die Bombe aufmerksam geworden. Shinichi hat die Polizei informiert und Kogoro sitzt dort jetzt bei der Ja. Pressekonferenz. Macht alles Sinn, ja. Wo ist Heiji? Der hat auch irgendwas damit zu tun. Und Hakuba? Der muss auch irgendwo noch auftauchen. Ach nee, ist ja nicht Film 10, sonst wird er noch auftauchen. Mann. Toll gesprochen, ja. Den Polizeipräsidenten, den haben die ja schon als Filmcharakter eingeführt, also überhaupt nicht von Gosho Aoyamas Feder. Ich glaube, das war Ja. der, den kennen wir auch aus dem 13. Richtig. Vierte und 14. Film, Genau, ne? wir kennen ihn auch noch. Ja, vierter Film war auch mit dabei. Den Killer in ihren Augen war früher übrigens mein Lieblings-Conan-Film, nachdem dieser von dem hier abgelöst worden ist. Schön weiterschauen und herausfinden, warum ich den so liebe. Genta ist mal wieder am Essen. Ah, ne, Dort Ayumi auch auch. wieder ein schönes, schöne Produktplatzierung vorne links im Bild. Oh, hab ich gar nicht gesehen, verdammt, verdammt. Das kommt später auch nochmal. Ja, habe ich auch da. Das fällt eigentlich jedem auf, Ah, würde ich okay, sagen. ja. Jetzt auch Ziemlich wieder. offensichtlich. Haben die da eine PSP oder sowas? Oder ist Scheint so, das, ja. sieht so aus. Ja. Vor allem, weil der Film ja aus Japan kommt, man dort natürlich PlayStation spielt. Aber vor Was, allem Nintendo. Warum haut er sich noch Ja. nicht? Das war, glaube ich, weil die Kinder gegen ihn irgendwie gerannt sind. Also. So, die erste Viertelstunde ist gleich rum und die Damit Detective wenden wir Boys kommen hin. auf Kitanosawa. Ja, den Tokio-Teil haben wir abgeschlossen. So gut Ja, wie. Ja. Viertelstunde rum, damit beenden wir Gott und Welt heute. Ne? Das hatte ich damals gar nicht verstanden, warum es dann auf einmal nach Kitanosawa geht. Aber jetzt ist Ja, jetzt natürlich ist ganz klar, ne? klar die Hintergründe. Ist auch ein bisschen komplexer, wenn Conan genauere Hintergründe Ja, erläutert. Das ist deswegen mal habe ich richtig. es beim ersten Mal, glaube ich, auch so gemacht. Ich habe ein bisschen zurückgespult und es mir dann nochmal angehört. Und dann hatte ich es aber auch halt, konnte ich allem folgen. Ja, wäre auch langweilig ohne Genta. Ja, allerdings. Sonst, ja. Und ein anderes Volltrotteln. Und Kogoro muss natürlich auch noch mit. Ohne den wäre es ja viel zu ernst. Ja. Kogoro macht ja später noch ein paar kleine Dummheiten, ne? Die Andeutung war natürlich wieder typisch Ei, dass sie auf den Professor aufpasst, dass er nicht so viel isst. Ja, wird leider etwas oft jetzt gesagt schon mit dem Aufpassen. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, ja. Finde ich. Jetzt ein schöner Ausblick auf den Damm und auf die Landschaft generell. Das finde ich auch ziemlich interessant, dort ein paar Hintergründe schon zu erfahren. Und jetzt den direkt Fluss, den man auch gesehen hat. Und hier ist wieder weiß, ne? Komisch. Ja. Gerade im weißen Schnee macht man die Untertitel weiß. Ja, okay. Ja, vielleicht hätten die sich mal ein bisschen alles einheitlich machen sollen. Hätten sie, ja. Wow, das Kind klingt wirklich wie ein Kind. Oh ja. Aber auch so die ganzen Schneeskulpturen und so, die Rutschbahn, dass das alles aus Schnee gemacht wurde. Genta ist stift ohne Kopf. Im Kopf im Schnee. Ja. Wie so ein Hund. Ja! Also Sonoko darf im Film natürlich auch nicht fehlen. Die ist ja auch jedes Mal mit dabei. Also so gut wie jedes Mal, meine ich. Ich hab's nicht genau. Ja, da kommt Kogoro. Das war aber diesmal nicht Kogoro abgesprochen. Kogoro natürlich auch. Diesmal haben sie es nicht abgesprochen. Mit Gemischtwäldern, ne? Ja, so mitten im Wald. Das ist immer wieder genial. Ja. Was wäre so ein Film ohne Kogoros Momente? Ja. Vor allen Dingen jetzt guckt er. Na, ich kann ihn verstehen ein bisschen, ne? Also, ich meine, wir sind doch alle Männer, außer Lea. Oh Mann. Ich glaube, diese Szenen sprechen für sich, ja. Also da brauchen wir gar nichts zu sagen. Immer am Essen. Auch wieder die drei Personen, die drei Kinder, die an die Detective Boys angelehnt sind, die tauchen ja auch häufiger mal auf in anderen Filmen. Ah, und das Quiz natürlich nicht zu vergessen. Endlich. Obwohl das dieses Mal ein bisschen kompliziert war. Also als deutscher Fan kann man nicht so miträtseln, weil das, glaube ich, ziemlich mit den japanischen Schriftzeichen zu tun hat. Da stehen auch, glaube ich, Erläuterungen im Booklet zu, die habe ich noch nicht gelesen. Aber ich glaube, damit kann man das, glaube ich, ein bisschen besser verstehen, worum es denn da geht. Ja, Eisrätsel ist immer noch am besten. Ja, das kommt ja gleich. Stimmt, ja, kommt gleich. Aber auch erstaunlich, dass Ayumi diesmal die richtige Lösung gefunden hat. Ja, scheint ja nicht schwer gewesen zu sein. Mhm. Da kann sich Agasa für den nächsten Film mal ein bisschen was Schwereres ausdenken. Deswegen ist wahrscheinlich jetzt auch gleich Ayumi noch mal dran. Oh, Familie. Die Stelle fand ich persönlich sehr lustig. Vor allem auch so unerwartet. Unerwartet, ja. Obwohl schon klar war, dass nichts zu Agasa passt. Eben. Der Arme. Die verhalten sich voll nicht wie Kinder. Das war krass. Die Diese Szene ist auch ziemlich wichtig für den weiteren Verlauf dieses Films. Das ist richtig. Also, und ich finde, der Mann sieht aus wie Takagi, der am Schalter. Das habe ich gerade auch gedacht. Ich finde seine Stimme schön. Ja. Nur die Haare ein bisschen anders. Ich glaube, gute Stimme. Ist, glaube ich, auch ein bekannter Synchronsprecher. Nein, ne? Werter Mann. Hört sich so an, ja. Ja, klingt wie ein Filmsprecher, ja, ein berühmter. Oha. Oha. Der Elektroschocker. Was hat der denn vor? Ja, den Elektroschocker hat er, glaube ich, noch häufiger mal gesehen, der gute Conan. Unter anderem durch Kit, der ihn einmal damit angegriffen hat. Ja, ziemlich gemein, ne? Von sowas kann man auch sterben, Mensch. Was geht dich das an? Ja, sehr schön, Schwäne beobachten. Der typische Blick. Ja. Ach ja, der gute Genter. Muss ja doch irgendwas passieren. Immer. Er musste für Agatha mitessen, das war wahrscheinlich das Problem. Der isst doch immer zu viel. Finde ich immer interessant, dass sich jeder Charakter auch immer schön alles anmerken lassen muss. Haben die kein Pokerface in Japan? Mensch. Die Leute nicht. Nee. Gehört ja mit zum Film, würde ja, ich sagen. Ja, ich meine, trotzdem. Bei, in der Originalserie ist es ja nicht so, dass... und außerdem der Täter, der kommt ja hier nicht direkt dadurch auch zum Vorschein. Hier wieder gelbe Untertitel. Ja, ist also ganz komisch. Der Film hat trotzdem von der Synchronisation her eine 1A-Qualität. Also, ja, auf jeden das kann Fall. Man nicht anders sagen. Und das Bild ist auch sehr schön, die Animationen sind super. Ja. Und, ich meine, wir haben Conan, wir haben Mitsuhiko, haben den Original, wir haben auf jeden Fall Ei, wir haben Kokoro. Ich glaube, das wird auch einen ziemlichen Aufruhr geben, wenn man andere Synchronsprecher genommen hätte. Also bei den ersten 14 Filmen ein Synchronsprecher und dann ab dem 15. Ja, Film anderen. Aber man kann ja nicht immer jeden und so, ne? Nee, natürlich nicht. Aber da warten wir, glaube ich, lieber, wie jetzt beim 15. Film passiert, ein paar Monate länger und haben die richtigen, also die richtigen Synchronsprecher, ja, als direkt... Auf Tobias Müller zu verzichten wäre also... Das wäre wirklich katastrophal, wenn wir einen anderen Conan bzw. Shinichi hätten. Ich hätte den Film nicht gekauft. Ja. Das hätte ich voll kopiert. Alle sowieso, also man gewöhnt sich ja auch an die Sprecher, deswegen merkt man ja auch jedes Mal, wenn sie jetzt einen anderen... Genau, Miguel sollte man auch nicht eintauschen. Genauso wie Mitsuhiko, also Mitsuhiko ist uneinsetzbar, wirklich. Hier wird auch eine sehr interessante Szene, die auch in der Magic File zu diesem Film noch genauer aufgegriffen wird. I love Schwäne. Die ist ja leider nicht auch in Deutschland erhältlich die ist. Die habe ich, vielleicht... Also wir haben ja diesen Magic-File nicht auf Deutsch, offiziell. Allerdings ist ein Booklet wieder mehr dazu ausgeführt. Ja, vielleicht schließt sich Kase ja nochmal die ganzen Magic-Files, beziehungsweise wie sie aktuell jetzt heißen, Bonus-Files, nach Deutschland zu bringen. Das finde ich auch sehr interessant, mal die ganzen Hintergrundgeschichten dazu zu haben. Und man braucht ja die eigentliche Serie auch nicht zu kennen, um die Magic-Files zu verstehen. Man muss eben die Filme dafür kennen. Richtig. Ja, nicht. Ja. Beziehungsweise man schaut ja erst die Magic-File eigentlich, oder? Nein, das ist ein Bonus. Das kommt dazu. Meist nach den Filmen. Ne? Ja, aber meistens ist es aber nur ein Hintergrund, oder? So eine. In Japan ist es so, dass der Film veröffentlicht wird in den Kinos und zeitgleich geht die Magic File mit in den Verkauf, in den DVD-Verkauf. Das heißt, man kann entweder die Magic File zuerst gucken oder eben auch den Film zuerst im Kino. Also ich würde, glaube ich, erst die Magic File anschauen. Ja, habe ich in diesem Fall auch gemacht, aber es ist nicht so ganz empfehlenswert, würde ich sagen, weil man da sich ja erstmal fragt, worum es denn da überhaupt geht, was denn diese Hintergründe da sind. Wenn es hier um diese Tassen geht, dann denkt man sich erstmal, naja, aber ist schon, ja, eigentlich egal. Weil in manchen Filmen hat es auch Sinn, glaube ich, wenn man erst die Magic File schaut. Also es ist eigentlich eine Hintergrundgeschichte, die man nicht braucht, um den eigentlichen Film zu verstehen. Darum. Doch, die Stimme von Han, Mensch. Mensch, Frau Jakobait, toll. Überhaupt eine sehr schöne Szene draußen, wo es schneit und dann ein Gespräch zwischen Colin und Ran, übers Telefon natürlich, wie auch sonst. Aber jetzt sieht man ja, dass sie relativ nah beieinander stehen, schon merkwürdig, dass also die sich da nicht hören. Also ich hätte sie schon gehört, ne, also wenn da... Ja, es ist im Film natürlich so gemacht. Ich glaube, Aoyama hat das in der Originalhandlung nicht so eingebaut. Bär. Eule. Jetzt können wir hier ein bisschen Japanisch lernen. Genau. Eule, Bär, und Eule in Katakana schreibt. Und Schwan. Ich hätte übrigens auch die Eule genommen. Ich auch. Ich auch. Obwohl ich Bär auch nicht schlecht finde. Also, naja. Die stellen wieder irgendwas an. Ach. Ja, was auch sonst. Ich dachte, die wollten die nächste Fastfood-Kette ausrauben. Also Genta vor allem. Ich hab gehört, es gibt McDonald's in der Nähe. Ja! Lautlos. Ja. Ein Welcome-Burger. Jetzt muss genau, ich beim ersten überlegen, warum rennt er denn überhaupt zurück? Er wollte die Schrift nochmal wischen. Ja, das wird ja jetzt klar, wenn man das sieht. Wurde dann jetzt auch klar, aber vorher? Ja. Auch schön, dass sie jetzt wieder so eine Art Verdachtsfall aufkommt. Ja, ja. Ist ja eigentlich in jedem Film in vielen, eigentlich manchmal so. Beziehungsweise Verdachtsfall, sie denkt eigentlich nur, dass Shinichi dort war. Dürfen ihn nicht übernommen. Mit diesem Film überhaupt fahren? Tja. Eigentlich nicht, ne? Oder? Anscheinend schon, also vielleicht. Braucht man dafür einen Führerschein? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, hallo, mein Ernst. Wahrscheinlich also, schon, ne? Ist ja motorisiert ja, eigentlich eben. Und fährt wahrscheinlich auch schneller als. Ja, aber es gibt ja auch so. Vielleicht wird das auch so als Art Autoscooter. Aber Genta sieht sich natürlich viel erfahrener und älter. Aber so viel zu schnell. Ja, solange wie Genta schon in der ersten Klasse ist, könnte man sagen, er ist schon ein bisschen älter. Vielleicht ein paar Mal sitzen geblieben mit seinen Intelligenz. Ja, also Genta ist von seinem Verstand her mindestens schon in der zweiten Klasse. Ne? Ja, okay. Aber sie drehen auch nicht aber auch nicht. Sie fahren die ganze Zeit weiter. Ach, was. Mitsuhikos Verstand ist aber auch beachtlich. Jetzt sehen sie erst nach. Im Umdrehen ist Genta nicht sonderlich begabt. Nee, irgendwie nicht. Das müssen wir noch üben. Das sieht scheiße aus, Genta. Du bist schuld. Alle auf ihn. Ja, Mitsuhiko ist ja beim Wort. Und leg sie gleich mal mit Genta an. Richtig, ja. Darauf wollte ich anspielen. Sich immer auf die Detective Boys Abzeichen zu verlassen, ist auch nicht gerade gut. Ja, das modifizierte Skateboard. Warum kommt die ziemlich gut. Mit? Man weiß es nicht. Das liegt an dir, Ei. Ayumi. Nein, es ist der Mörder. Es kommt so ein LKW und bam. Nein. Guck mal, damit sich Ayumi freut, dass Ai mitgekommen ist. So ist das. Hm. Um die Frauenquote aufrechtzuerhalten, ist Ai mitgekommen. Und Mitsuhiko und Genta mögen das bestimmt auch. Toll, ne? Jetzt haben die Konnen hergeholt, nur damit der nochmal welche herholen muss. Hat er nicht seine schönen Hosenträger mit denen er das aufstellen könnte? Im Schnee? Ich glaube, in dem Film nicht, ne? Die kamen ja auch lange nicht mehr zum Einsatz, meine ich, oder? Mhm. Okay, in den Film häufiger, aber in der Originalserie eigentlich nicht. Ich glaube, in Film 13 war es ja mit den Hirschkäfern, als sie die da gesammelt haben. Ja. Film 14. Film 14 war eine Luke zu öffnen in dem Luftschiff. Ja, stimmt, genau. Das kommt da auch häufiger mal zum Einsatz. Also Connens Geräte, das kommt jetzt ja kommt, ziemlich häufig zum Einsatz. Jetzt kommen erstmal die weisen Worte. Sie hat eine Lebensweisheit. Mhm. Aber Conan kennt das ja schon von dem. Er hat ja schon vielen Mördern sowas in der Richtung gesagt. Das Bild ist so toll gerade. Das ist super gemacht, ja. Extra schön gezeichnet. Und allem, ja, wow. Ja, das war ein super Bild. Ist so extra so gemacht, glaube ich, um die Moral hier ein bisschen im Vordergrund zu stellen. Hat die gerade Auto gesagt? Den Typ kennen wir doch. Exakt, der hat um die Karte gebeten. Philipp, du meintest doch auch mal, dass, und Marcel, glaube ich, dass ihr den noch mit dem anderen nicht auseinanderhalten könnt, wegen der Frisurähnlichkeit, ne? Mhm. Ja, exakt. Also, es sind einige Charaktere, sind doch ein bisschen ähnlich gebaut. Also, von der Frisur her, vom Aussehen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, um die zu unterscheiden. Gut, nach 15 Jahren geht doch mal die Kreativität flöten, ne? Ich meine, ja, es sind ja die Anime-Produzenten, also... Bei Aoyama ist es ja teilweise auch so. Ja. Wenn man aber das Booklet nebenbei hat und dort reinschaut, dann kann man die eigentlich immer ziemlich gut auch auseinanderhalten. Ja, dann schon, ja. Ich habe es hier auch gerade mal geöffnet. Ich meine, diesen Takehiko Muto und den Keisuke Yamao, die sind beide ziemlich schwer voneinander zu unterscheiden. Finde ich. Gut, mit dem Tint ist das auch so eine Sache, da kann man es vielleicht daran festmachen. Ja, aber der Keisuke ist ja noch gar nicht aufgetreten bisher. Exakt, aber weil Clemens es gerade eben ansprach, wollte ich das hier mal kurz ausführen. Mhm. Der wird dann ja im weiteren Verlauf des Films noch zu sehen sein. Ach ja, Koko. Ja, er will immer gleich alle hauen. Ja, so wie Conan immer, wenn er mal was Sinnvolles einwirft, was Kogoro selber nicht versteht. Ja. Mhm. Und Mori wird ignoriert. Auch eine sehr lustige Szene, ja. Jetzt sind die alle zu sehen. Das ist eine ziemlich blöde Szene, die jetzt kommt eigentlich. Also vor Kindern so rumzumachen dann gleich, naja. Da kommen die wahre Visage, oder wie sagt man? Oh, sogar Agasa guckt. Schneefestival. Ja, exakt. Einige Verbesserungsmöglichkeiten gibt's noch, aber insgesamt ja trotzdem phänomenal gemacht. Ich meine, die Sprecherin von Han, die ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Vielleicht hat man das früher so gesagt. Festival, naja. Auch wieder weiße Namen unten drunter. Ja. Vielleicht sind ja die Namen alle nur, weiß verstört, und... Weil die Namen, die Längungsstriche, sind nur solche... falschen Längungsstriche, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, exakt. Also ich würde schon begrüßen, wenn man vor allem in der deutschen Version das mit OU machen würde Nee. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Es gibt das eine Dach. Genau. Das ist und auch in der französischen Sprache beispielsweise gibt in den Strich. Der Strich ist das richtige Symbol für einen verlängerten Vokal. Ja. Aber in Deutschland würde ich es begrüßen, wenn man es mit OU, OU machen würde. Also praktisch umgeschrieben. Ja, die müssen wir aber von lateinische Buchstaben. Ist es ja auch nicht. Oder man lässt es einfach beim O und macht das, macht den Strich oben drüber weg. Generell. Ja, entweder weg oder richtig, ne? Ja. An irgendeinen Scheiße machen, Wobei man sich da ja in Deutschland auch selber gar nicht so einig ist. Also manchmal, ganz selten ist es auch so, dass es noch umgeschrieben wird. In der deutschen Version, im Manga teilweise, die Namen. Mit einer Hand Auto fahren. Bier. Und wir ja, und Bier trinken. Und mit Bier. Ja. Und dann auch noch im Schnee. Darf man Nein. Das eigentlich also nebenbei Bier trinken? Ja. Und dann noch das, und dann noch das, und ja. Oh. Es war nur witzig. Ich habe gerade einen Krankenwagen gehört, genau wo ich angefahren hat. Ja, da kommt nur leider keiner. Nee, ich glaube, da könnte eher die Polizei kommen, wenn überhaupt. Aber selbst die kommt noch nicht mal. Sonst, ja, die Kommissare tauchen ja später noch auf. Ach ja, diese Spielesucht. Also der Fall an sich ist auch schon ziemlich komplex aufgebaut. Und wenn man die Namen dort so im Film mitbekommen soll, die waren ja gerade eben, ziemlich schnell eingeblendet hintereinander. Und da hat man eigentlich kaum die Möglichkeit gehabt, sich so ein persönliches Bild von den Charakteren zu verschaffen. Ja, aus Sicht das alles so. Also ich habe auch während dem ganzen Film die beiden Male, als ich ihn angeschaut habe, nicht gewusst, wie die alle heißen. Ja. War dann auch egal. Bam, bam, bam, bam. Ja, es scheinen alle irgendwie miteinander zusammenzuhängen. Und auch diese, ja, so und auch diese besinnlichen Jazz-Musiklänge. Ja. Ach, Mann. Ach. Aber die Szene hat dazu beigetragen, dass Mitsuki und Genta sich nochmal überlegen über ihren Streit. Was steht denn auf ihrem T-Shirt von Sonoko? Ich glaube, Karate. Karate, oh Gott. Ich dachte, es steht Kaito-Kind. Nee, aber das würde auch zu ihr passen. Ich glaube, dann wird das aber weiß, das Shirt. Ja, wahrscheinlich. Natürlich. Und diese Szene mit Sonoko ist ja auch immer klassisch. Ja, die kommt immer vor. Manchmal macht ja Ran dann auch was, indem sie dann vorschnell sie mit Makoto aufzieht. Kommt mir selten vor, oder? Wer schnarcht lauter, Agasa oder Kogoro? Schwer zu sagen. Ich tippe auf Genta. Hatte sich Ai nicht mal auch wegen Agasas Schnarchen beschwert? War das? Nee, ich glaube, das war, glaube ich, Conan. Conan über Mori. Conan über Mori, ja, genau. Über Mori. Kein Wunder bei diesen Gedanken, dass man nicht einschlafen kann. Sehr schön. Ich glaube, ohne Detective Boys wäre so ein Fall, so ein Film auch irgendwie langweilig. Vor allem gibt es ja nicht Agathas Rätsel und auch solche interessanten Szenen würden rausfallen. Ja, also. die müssen gehören irgendwie schon dazu. Dann hätte es nicht dieses klassische wieder, aber man könnte natürlich auch ruhig die Organisation, das FBI, auftreten lassen, dann hätte es vielleicht auch eine andere Perspektive. Obwohl die dann selbst auch die Detective Boys einbauen würden, also so oder so. Wo die sich gerade mit Schneebällen abgeworfen haben, wurde euch in der Grundschule auch immer gesagt, dass man sich nicht ins Gesicht werfen sollte? Ich finde immer dieses Mützchen, was Alvin hat, ganz niedlich. Ja, das ist süß. Ich finde es immer toll, wenn Colin auf einmal und Ei auch zum Kind werden einfach mal mitspielen. Ja, das ist immer eine schöne Szene. Schöne Momente, ja. Und dieses, und auch diese freundliche deutsche Synchro mit dem fröhlichen Colin, ah, toll. Lichtstrahl. Oh, jetzt wird's spannend. Ja. Eigentlich komisch, dass man die Herzaktivität am Kopf misst. Naja. Ja, war ja auch an der Brust. Ja, auch, die Gehirnaktivität. Aber ist falsch. Ja, jedenfalls nein. Die violette Augenfarbe, ne? Ist falsch angeschlossen. Auch schön mit Musik wieder hinterlegt, ja. Also das ist wieder 1A gemacht. Wie in jedem Conan-Film eigentlich, also es ist immer wieder anders und trotzdem einzigartig, also... Naja, perfekt. Ich meine, wenn es anders ist, ist es auch einzigartig. Du meinst... Psychoblick. Ja, anders und trotzdem einzigartig, also perfekt. Ja, und natürlich. Ach so, aber diese, ist, was ich meine. Okay. Also einzigartig, diese genial. Diese starrenden Augen sind ja eher unangenehm. Ja. Irgendwie erinnert mich der Charakter auch ein bisschen an Film 6, an Noah oder wie der hieß. Ja, exakt. Noah, das stimmt, ja. Finde ich auch. Ich dachte erst, das wäre die Schwester gewesen. Die sieht so jung aus. Ja, das dachte ich beim ersten Mal auch. Wie alt war die denn? Boah, diese Muskeln. Jetzt erkennt man auch die Zusammenhänge mit dem Anfang des Films. Richtig. Dass er es eben, weil er dort gestürzt ist. Und Kogoro hat die schöne Mütze auf, die darf natürlich nicht fehlen. Genau wie Genta und Mitsuhiko und Ayumi. Ja, Mitsuhikos Mütze hat keinen Bommel. Ausnahmsweise nicht, ne? Dafür hat Ayumi 2. Ist auch mal schön, die ganzen Charaktere alle in Winterkleidung zu erleben. Das war ja bisher gar nicht so. Ich finde, der eine sieht aus wie... aus Ace Attorney. Erkennt ihr mal die Spieleserie? Die Anwaltsgerichtsserie für Nintendo DS? Der eine sagt halt aus wie so ein Anwalt. Objection! Ja, wegen dem Hemd und der Krawatte. Hoffentlich einer von den Hörern, bitte. Hoffentlich irgendjemand von euch kennt Ace Attorney. Mann. Einspruch. Moment mal. Nimm das. Mensch. Minuten? Ja. Exakt, das sollte man sich auf jeden Fall merken. Das sind wichtige Hinweise, die man noch im Leben gebrauchen kann. Ja. Da hat man dann schon den ersten Bezug zum Titel. Ja, dann ist alles still. Ich finde es überhaupt mit dem Titel sehr schade, dass man sich auf die 15 Minuten der Stille geeinigt hat. Ich fände die Viertelstunde der Stille deutlich besser insgesamt, muss ich sagen. Weil es ja auch in der englischen Version, im englischen Titel heißt es ja auch Quarter of Silence. Ja. Und Quarter ist nun mal die Viertelstunde, nicht die 15 Minuten. Ja, vielleicht. Obwohl natürlich haben die das 15 gut an die Zahl passt, aber... Ja, 15. Film, 15 Minuten. Ja, ist auch, ja. So ein Schleimer. Ja, das war so klar. Hallo? Hallo, ja. Geht da ein bisschen Ähnlichkeit mit Eri. Mhm. Deswegen hat er das bestimmt auch aber gesagt. Aber zu Eri passt ja einfach die Brille vom Charakter auch. Ja, finde ich auch. Ja. Sie ist so eine, clean, ne, oder? Ehrgeizig. Anwältin eben. Achso, Anwältin, ja. Ehrgeizig, Perfektionistin. Ich wollte sagen, dominant, aber Anwältin ist auch gut. Ich finde die Stimme so süß von Conne. Schön gemalte Bilder im Hintergrund. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Kann er sich überhaupt noch an die anderen erinnern? Hm. Noch nicht, glaube ich, oder? Ja, doch, also schon. Weil er kennt sie ja. Wahrscheinlich schwer sein. Er kennt sie ja, als sie sozusagen Grundschüler waren. Und jetzt sind sie ja erwachsen, also älter. Ja, Teenager halt. Jetzt sieht sie ganz anders aus. Ja, den Storch brate ich gerne. Ein Schwan wäre besser gewesen. Schwan, ne? Ja. Die einheitlichen Rucksäcke sind auch schön. Ja. Nur unterschiedliche Farben. Oh, Colin hat ganz anderen. Vielleicht haben die sich die Rucksäcke geliehen aus der Herberge oder so. Schätze ich mal, ja. Oder einfach beim gleichen Anbieter bestellt. Bei einem Flussbekannten, den wir da sehen. Ja. Welche Kraft Kokorov im Stand hat. Ja, und das mit einer Hand nur. Ja. Ich meine, Conan wiegt ja nichts. Ja, trotzdem. Oder hat er sein Gewicht aus der Oberschülerzeit noch mitgenommen? Ich schätze mal nicht. Nee, eher nicht. Dann wäre der auch wie Genta, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Genta also ist Oberschüler? Nein. Genta ist auch geschrumpft, ja. Ja, Genta kann nicht mehr. Ja, einfach sagen, zum schweren Schritt schon drauf. Ja. Na, ob Kokoro Höhenangst hat, das kennen wir ja auch schon aus anderen Filmen. Aus dem letzten Jahr auch mit dem 14., wo er in dem Aufzug hochgefahren ist. Weil ich ehrlich sagen muss, beim letzten Film war die Synchro von Mori und Mentorei echt schlecht. Ja, manchmal fällt das auch auf. Die waren echt irgendwie gelangweilt und... Sind ja trotzdem alle noch einigermaßen gut, also... Aber hier sind sie wieder gut. Ja, hier sind sie sehr gut, also perfekt. Oh, da sitzt jemand im Schnee in der Serie Detektiv Conan. Was kann mit dem jetzt passieren? Vor allem, dass er sich auch gar nicht rührt. Ich bin eingeschlafen. Ne? Ich glaube, der hält seinen Mittagsschlaf, ja. Ace Attorney. Das ist der Star-Anwalt. Wie hieß der nochmal? Mensch. Was sie auch alle für lustige Geräte an den Füßen haben. Das war mir bisher auch gar nicht so bewusst. Schneeschuhe, glaube ich. Dass es wirklich eingesetzt wird. Ja, ich kenne sowas nur von Sümpfen. Müssen die Kinder nicht langsam psychisch irgendwie ein bisschen labil sein, wenn die mal Tote sehen und so? Ah, die sind schon Nö, die gewöhnen sich die sind dran. nach 800 Das Folgen härtet oder nur Kapitel ab. schon konditioniert. Also Geld Stimmt, du ist bist ein ja hier Oberschüler. Pädagogin, ne? Ja, genau. Ja, deswegen lache ich auch. Tja, ohne Elektroschocker kann sie auch Nee. nicht wehren. Das mit dem Trick im Schnee gab es ja auch schon häufiger in Detective Conan im Manga, Stimmt. wo es einige Fälle im Schnee auch gab Schneetricks und wurden wo öfters angewendet, ja. damit, ja, das ist eigentlich der einzige Trick, dass der Schneefall. Und Zollokon kommt gleich auf die richtige Idee. Er Ansatzweise. demonstriert sie auch Ja. wunderbar. Respekt. Ich dachte eigentlich erst, Kogoro wird den Fall hier lösen. Ja, manchmal hat man ja so Lichtblicke, wo man denkt, oh, er ist ja ganz schön schlau heute. Im 9. Film, meine ich, hat er den Fall ja ganz alleine Ja, gelöst. was war der so, so 9. ziemlich. Auf dem Schiff. Ah, oh, das war einer meiner Lieblingsfilme, ja. Ich mag Schiffe einfach. Ja, da gibt es ja im Manga auch einige gute Fälle auf Schiffen. Vor allem auch der erste Fall, Es könnte direkt am mein Anfang Film mit der Flugzeug sein. Familie Hatamoto. Ja, da gab es ja auch den einen schon im Film Ach, 8 stimmt, mit aber, oh Kaito Mann. Kid. Wo sie dann Und, landen, da kann ich mir und das klar, Zeppelin ne? natürlich letztes Mal. So, jetzt fällt Kogoro um. Sieht auch ziemlich lustig aus, finde ich, wie er da so liegt. Entgegengesetzt der Leiche. Ja, und Mit dem Rücken und mit dem Bauch, die ja. Brillengläser bestimmt schon längst beschlagen. Wie Kuro dort jetzt auch sitzt. Ja. Schade, dass der schlafende Kuro nicht zum Einsatz kommt. Den hätte ich gerne gesehen. Finde ich immer ziemlich komisch, wenn Conan einige Fälle so lösen kann und andere, die den gleichen Ansprüche in etwa haben, die kann er dann eben auch nicht lösen. Löst sie eben über Kuro. Also, dass es niemandem auffällt. Naja, Detective Conan eben. Naja, das kleinste Detail zählt. Nichts übersehen. Richtig. Jetzt fallen ja aber manchmal auch Namen der Charaktere. Da muss man schon ein bisschen Hintergrundinformationen haben, um zu wissen, wer gemeint ist. Das fiel mir dann später immer auf, als der eine Typ, der das Opfer genannt wurde beim Namen. Aber Da die wusste ich genau, wunderschönen dass das ein Bilder. Opfer sein müsste irgendwann. Ja, hier kommen jetzt die Kommissare zum Einsatz. Finde ich auch toll, dass mal andere Kommissare mit dabei sind und nicht mal nur die gleichen. Obwohl die ja bisher noch gar nicht so zu sehen waren, also auch nur im Film vorkamen. Inspektor Watanabe und Inspektor Sasamoto. Richtig. Die beide auch im Booklet erwähnt wurden. Man muss sagen, dass auch einige Filmcharaktere durchaus auch in Detektiv Conan im Manga Platz haben könnten. Ja, genau, da wurden ja einige schon übernommen. Also zum Beispiel Shiratori, der in Film 1 ja sein, oder ich meine Film 1 oder 3 sein Debüt hatte und dann später auch in die Originalserie übernommen wurde von Ja, Aoyama. aber wenn schon so ein Charakter übernommen wird, dann hat ihn doch bestimmt Aoyama irgendwie mit erdacht oder irgendwie, oder? Weil, also ich weiß ja nicht. Einfach Ist sagen, möglich, er ja. kommt zwar vom Film, ach, ich nehme den einfach mal mit rein. Und es gab ja auch zum Beispiel die Beförderung von von Yamamura, die am 13. Film Stimmt, genannt ja. wurde zum Kommissar. Die wurde ja auch später von Aoyama erst übernommen. Also die gab es vorher im Manga noch gar nicht, also in der Originalserie. Die wurde erst später, dann ein Jahr ungefähr später, von Aoyama offiziell übernommen, als Yamamura das nächste Mal im Und Manga er erinnert dann auftrat. auch Conan an die Beförderung oder so. An den Titel. Ja, genau, also. Das war bestimmt auch von Aoyama geplant. Ja, müsste geplant sein, oder? Ja, aber Also dürfen doch Aoyama kann nicht man davon einfach so, ausgehen, hallo, in dass er einem alles Film sagen, plant. hey, wir ändern mal seinen Rang. Geht doch nicht. Ist jetzt auch nicht so gravierend. Naja. Naja, wenn man von Allein Mercury. schon, dass er Inspektor geworden ist und jetzt noch Kommissar, das ist ja schon ein bisschen genial eigentlich. Yamamura. Am Ende wird er noch Hauptkommissar und Ja, sonst was. und Leiter, ne? Und nur wegen Ja. Conan. Ja. Aha. Oh Mann. Großes Vertrauen in den Meisterdetektiv. Nachher ist Yamamura von der Organisation und täuscht nur Unfähigkeit vor. Das wäre was, ja. Oha. So wie Wodka oder Nee, was? er ist unfähig. Abgesehen vom Okay, Motorradfahren, stimmt. das hat er eigentlich ganz drauf. Das fand ich auch interessant, warum die dort alle unterwegs sind. Hat ja eigentlich so gar nichts mit der Serie zu tun. Oder mit dem eigentlichen Fall. Wieder so ein. Obwohl Con natürlich die Zeit nutzt, um seine Schlussfolgerung irgendwie weiterzuführen. Klar. Bloß keine Zeit verlieren. Richtig. Wir haben Aber ich noch finde die keine Zeit, ja? Nachtabenddämmerung, diese ganzen Zeiten sind doch so wunderbar in dieser Bergregion dargestellt. Ja, ist alles sehr schön gemacht. Ist ja der erste Film, der so im Winter spielt und beziehungsweise im winterlichen Dorf. Und das finde ich auch alles gut gemacht. Hat man richtig ausgenutzt, dass sie dort unterwegs waren. Ja, die ke kennen Ja, das ja wahrscheinlich auch logischerweise. nicht so, das Schnee in Tokio und so. Ja, im Manga war es ja schon häufiger mal der Fall, aber sonst generell im Film ja bisher noch gar nicht. Und von daher Diese wollen die Klappmobiltelefone vielleicht in mal alles so Rot, machen. die sind doch auch in der Manga-Serie so gewesen, beziehungsweise in Umsetzung, ne? Richtig, ja. Er hat ja zwei rote Ja. Klapphandys. Eins für Shinichi, eins für Conan mit einem Fußballanhänger. Ja. Oh Sein ja. altes hatte er ja nicht mehr. Ich glaube, irgendwann sterben Hunde auch. Ich weiß gar nicht, wie lange die leben, aber Also es kommt immer auf ich die meine. Rasse an und die Art, also. Nach 8 Jahren, was war denn das für ein Hund? Das Gute Frage. Aber ich glaube, nach 8 Jahren kann der schon mal sterben, Ja. oder? Ja, ich Ja, glaube, man, es gibt also. so eine unseriöse Formel, man rechnet immer mal 7. Um das menschliche. Ja, genau, irgendwie Wobei so. ich aber, Das man heißt kann sie also, ich gar kenne nicht auch einen sagen, Hund. also das klappt so Also, ich meistens kenne auch einen nicht. Hund, der ist 16, glaube ich, geworden. Ja, also der älteste, den ich kenne, war 15. Aber ich denke, so größer Hunde sind, desto jünger oder desto früher sterben die. Ja, also 8 Jahre Koma oder wie das war, da müsste der Hund vielleicht, wenn er davor vielleicht 3, 4 war, 12, da kann er auf jeden Also Fall meine Oma hatte einen größeren Hund, der wurde 11 oder 12. Und ein sehr ganz, ganz wahrscheinlich ist er dann kleiner war ja. 16. 15, ja. Also umso größer die werden, desto, oder sind, desto kürzer leben die anscheinend. Hier auch schöne Szene mit dem Diamantenstaub, der da zu sehen ist. Also wirklich Erinnert grandios. ein bisschen auch an diese Glühbirnchen, oder wie die heißen, als, In dem genau, Wald da. als der Serienmörder auch auf der Suche nach denen war. Richtig, ja. Oder in der schönen Filler-Episode, die es neulich im japanischen Anime gab. Spoiler. Aber für ihn scheint es Das nicht könnte schon besonders fast ein schön zu Opening werden sein. oder ein Ending. Die schwarze Gestalt. Die schwarze Organisation, Männer in Der, Schwarz. dafür fehlt ja noch Nein. der Hut. Was ich übrigens toll finde, dass also Manga war ja früher immer so, oder auch im Anime, wenn man von einer schwarzen Organisation sprach, waren immer Gin und Wodka eingeblendet, ne? Ja. Mittlerweile ist aber übernommen worden, finde ich auch toll, dass Wermut immer auch eingeblendet wird. Ja, finde ich Das auch finde ich toll, sehr dass gut man gemacht. zeigt, dass es wirklich ein wichtiger, starker Charakter ist, der die Organisation wirklich prägt und auch voranbringt. Vielleicht werden ja bald noch mehr zu sehen sein. Ja, vielleicht, ne? Ja, vor allen Dingen aber also Identität ist zwar klar, aber man weiß noch nicht, wie sie sich verhält und so. Warum sie bestimmte Dinge tut und nicht tut. Wobei ich der Auffassung, Außerdem ja, weiß man ja auch exakt. nicht, wie Wobei alt ich sie der ist, ne? Auffassung bin, dass ihre Identität noch lange nicht Stimmt. geklärt ist. Ich auch. Also es Chris, war ja. Sharon, Vinny, Das sind, Arzt, also ich ne? halte das noch Immer immer für noch zwei Wermut. verschiedene Personen. Ja, Chris und Sharon, eindeutig. Vinny, Arzt. Spoiler? Spoiler. Nee, ist nur Oder ist das schon eine, was? meine Oder wie? Auffassung. Also es ist noch nicht enthüllt, aber ich bin mir so Ah, sicher. okay. Also anscheinend ist es so, ne, dass die eine halt die Identität der anderen angenommen hat. Jo. Aber man weiß es ja nicht. Nee. Überhaupt diese Szene vorhin, als der Junge Probleme mit vergangenem Geschehen hatte, erinnert so ziemlich an einer zerstreuten Persönlichkeit eines Missbrauchopfers. Wenn man sehr weit Ja, kann interpretiert, aber durchaus das sein, passt ja ja. nicht wirklich in Detektiv Conan rein. Nee. Nein, zum Glück nicht. Ah, eine sehr interessante Szene hier auch wieder mit der Klassenkameradin von Thomas. Conan neugierig wie Ja. immer. Will alles rausfinden, was es rauszufinden gibt. Ja, aber als Kind wird ihm das natürlich gezeigt. Bei Shinichi wäre ich mir da nicht so Ja, sicher. klar. Nee. Ja, wenn man Shinichi als Detektiv, wird man das vielleicht schon zeigen, aber sonst, Nee. Kindern zeigt weiß man ich sowas nicht. eben, ja. Ja. Da kann man auch schlecht Nein sagen, finde ich. Da siehst du Thomas Hund. Ja, zweimal gefaltet. Genau aufgepasst, Colin. Finde ich auch ziemlich komisch, dass hier auch zweimal gefaltet wurde. Also meine Zettel, die ich irgendwie so habe, die falte ich nicht Ja, kommt halt auf zweimal. die Größe drauf an, ne? Also ne, die DIN-A4-Seite falte ich auch meistens zweimal, damit sie gut in die Tasche noch passt. Ah, stimmt, dann schon. Finde ich auch gut synchronisiert hier, so Ja. schön dumm irgendwie so. Die werden dich verhaften, ja? Oh Mann. Toll gemacht. Jetzt kommt ein Teil der Wahrheit ans Licht. Bam, bam, bam, bam. Ah, dieses Bild hier ist auch im Booklet zu sehen. Schönes Bild mit dem Rückblick von der Bank. Da fragt man sich manchmal, wenn man das Booklet anschaut, was denn das zu bedeuten hat. Dort sind ja überhaupt noch weitere Bilder zu sehen. Einmal von der Leiche im Schnee. Und welches ist noch zu sehen? Vom Schwansee. Finde ich auch sehr gut, dass er im Booklet immer doppelseitige Bilder mit drin sind. Das finde ich immer, werde das so ein bisschen auf. Nicht nur Text und Informationen, sondern auch ein paar schöne Bilder, die man noch hat, zum Anschauen. Richtig. Ja. Immer dieses, könnte es sein, das und Schluss. Auch diese dunklen Handschuhe wie ein professioneller Verbrecher. Er hat schon ziemlich viel Erfahrung. Bomben. Ja, die Bomben, die dürfen natürlich nicht fehlen Klar. hier. Wir haben schon drauf gewartet, ne? Ja. Wofür steht eigentlich nochmal dieses MT? Mit diesem Gesicht, dieses Mann. Logo. Auto sieht aus wie ein Wow. Toyota. Warum kann Conny jetzt eigentlich die Detective Boys nicht kontaktieren? Haben die die Abzeichen. Ach nee, die haben die abgestellt, oder? Ich glaube, abgestellt war es, ja. Ach, weil sie ja freiwillig weggegangen sind, ja. Wie Mitsuhiko, der im Wald war mit den Glühwürmchen, was wir ja schon hatten. Die armen Sprecher, die so ein Scheiß sein müssen. Ich glaube, da denken sich die Produzenten in Japan auch, machen wir mal so lustige Szene, um die Synchronsprecher reinzulegen. Und weltweit haben die ganzen Synchronsprecher jetzt damit zu kämpfen. Dass Mal ein Tomo dann kleiner einfach Random Fact: mitkommt, ist schon. In Russland ist es so, dass Gesungenes oft nicht synchronisiert wird, nur mit Untertiteln versehen. Ah, okay. Mal wird hier mal, ja, nur mal so eingeworfen. Der Täter scheint ein Bassspieler zu sein. Also ich habe schon viele Filme gesehen, aber gesungen wird nie auf Russisch. Die haben auch richtig schlechte Sprecher. Die nehmen manchmal einen Sprecher für den ganzen Film. Das müsst ihr euch mal geben. Bei Conan Ja. unvorstellbar, also. Wenn ein Mann gelangweilt jeden spricht. Oh, die. Hier, sehr spannend. Der Das ist so schwarze die Szene Mann. vom Anfangsbild. Und er trifft, und er trifft. Und Wer hat Angst vom schwarzen alle Mann? Ist jetzt tot. die Frage. Niemand. Und wenn er kommt, dann Eindeutig rennen Chianti. wir. Das ist überhaupt auch sehr gut gemacht mit dem schwarzen Mann hier. Also mit der Tetergestalt. Da kann man mal als Zuschauer auch leicht verwirrt werden. Also ist ja schön, wie Conny hier mit ja, Ei sonst unterwegs müsste Conny ist. Ihn ja gesehen haben, ne? Und Ei ja auch. Diese Szenen, wo Conan mit Ei auf dem Snowboard unterwegs ist, wird auch gerne ja. von Conan und Ei-Fans gesehen. Ja, so liebevoll, ah. Wie er sie beschützt, ja. Da fragt man sich manchmal, ob das extra eingebaut wurde, dass sie beide zusammen unterwegs ja, sind. Oder ob das im Nachhinein... Also nur damit dieses Ei ja, Conan... Ja, bestimmt. Ich meine, Ranmuri hatte ja keine Chance auf dem Board. Aber in dem einen Engine waren sie doch auf dem Skateboard, ne? Da müsste Agatha noch was Neues entwickeln, ja. Ja, wie vom Engine. Ja, exakt, da sind die ja zusammen das Fliegen geflogen zum Mond, ja. Das Flyboard. Oder Airboard. Die Detective Boys, schlau wie immer. Sie hätten doch einfach wieder rausgehen können. Ja, draußen. Also. Ja, nee, draußen ist doch der Täter, der wartet. Er hätte also schon wirklich, der Täter hätte doch mit dem Gewehr nicht alle exekutieren können, naja. Hätte er nur einen erschießen können. Ja. Wenn überhaupt. Bei Conan wird eh keiner getroffen, also hätten die wieder rausgehen können. Bleiben doch, so getroffen. Conan wurde doch auch schon getroffen. Stimmt, er wurde ja, schon aber mal... Er stirbt ja nicht. War knapp. Ich glaube, dann wäre die Serie, glaube ich, zu Ende, wenn er stirbt. Ja, irgendwie schon, ne? Ich meine, Detektiv Conan... Und Ran weiß immer noch nicht, wer er ist. Ja, blöd gelaufen. Beziehungsweise eigentlich, naja. Ich könnte nur das Agatha schon sagen. Schätze ich auch mal. Oder Ei oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, dazu wird es gar nicht kommen. Nee, kann gar nicht. Schon gar nicht in einem Conan Film. Naja, wäre ein schönes Ende, so irgendwie der 20. Film oder so. Ist eigentlich bekannt, wie viele Filme es noch geben wird? Ich meine... Also ich denke mal nicht mehr als 5. Jedes Jahr ein, ne? Ja, deswegen, aber wenn das jetzt so 10 Jahre so weitergeht, dann... Ja, also bis 20... Ja, also... Warum nicht? Ich meine, 30... Also, 30 Filme also 25 reichen. Allerhöchstens. Ich denke, 25 wäre das höchste sein. Ich fände es komisch, wenn es seit 1996 jedes Jahr einen Film in Japan gibt und dann auf einmal ein Jahr ohne Conan-Film. Ich meine, da stellen sich die Fans ja schon drauf ein. Da wird es, glaube ich, auch ziemliche Proteste geben. Naja, nachdem die Serie ihr Ende findet, kommen ja noch diese Filme, die alles zusammenfassen, oder nicht? Mag sein, ja, klar. Dann gibt es auch viel schönere, neue animierte Bilder von früheren Charakteren. Jetzt sehen wir wieder die Anfangsszene, die wir am Anfang gesehen haben. Richtig. Ohne Täter diesmal. Beziehungsweise mit ja. dem Täter. Mit, ja, mit In dem richtigen Täter. Lässt sich auch besser denken. Hat Conan öfters bewiesen, ne? Der wurde übrigens auch in der Höhle mal richtig angeschossen, ne? Ich glaube, das war ein Filler, ne? Ja, das hatten ja, wir ja. Darauf weiß vorhin, ich genau. Nee, das war kein Filler. Ja. Das hatten wir ja auch schon vorhin angesprochen hier. Ja. Mit dem. Einer meiner Lieblingsfolgen. Dass er verbunden wird. Das ist eine schöne Folge. Beziehungsweise ein schöner Manga-File. War das doch das, woran ihm am Ende ja, noch genau. Blut spendet? Genau. Genau. Und danach genau. das auch mit dieser Theateraufführung in der Schule. Richtig. Ja. Wo er wieder groß Fall. Wird. Das Licht. Ja. Ausgang. Am Ende hat er meine Lampe aufgehängt. Ja, oder wenn dann so, selbst wenn da der Ausgang wäre, wenn es da so ganz steil runtergehen würde. Ich finde die Auflösung ein bisschen komisch. Also nicht wirklich gelungen. Das war irgendwie kein guter Fall in diesem Film. Alles irgendwie so wirkt so gekünstelt, als hätte man die Haupthandlung vorher festgelegt und müssen einfach einen Fall dazu basteln. Ja. Wahrscheinlich steht. Die Handlung an sich ist toll, ne? Aber der Fall, naja. hätte deutlich besser sein können, also auch ausgetüftelt. Es war irgendwie so ein 0815 Fall, wie eine Filler-Folge hätte sein können, nur eben ist länger gezogen hier und. Ist doch vom Anime-Macher, ne? Von daher. Ja. Obwohl es hier ein ganz anderes Team ist. Klar, es sind nicht die gleichen Leute komplett, aber. Vom Anime-Team sind bestimmt einige auch dabei. Ayumi hat übrigens eine Mickey Mouse auf ihrer Jacke. Echt? Ja, auf der linken Seite. Produktplatzierung, ja. Lehnt ja auch so ein bisschen an ihre Mütze an. Die hat ja auch so, wenn man es abstrakt sieht, Mickey Mouse-artige. Jetzt warten alle darauf, dass Ayumi wieder zu sehen ist. Ja. Ist euch das vorher noch nie aufgefallen? Nö. Gut, dass du es sagst. Ah, tatsächlich, ja. Stimmt, ja. Ja, um die Bombe zu testen, springe ich meinen Tunnel, ne? Also. Ja, warum nicht? Ja. Also. Da gibt ja viele Täter, die ihre Taten üben. Ja. Oh Mann. Na, ob er noch fliehen kann, ist jetzt die Frage. 0,12% Chance ist wahrscheinlich. Überhaupt ist ja Okia noch in keinem Film aufgetreten. Nein, das ist ja generell so. Also es ist ja bisher nur so, dass die Organisation auftrat, das FBI und weitere Charaktere, die so mit der Haupthandlung zu tun haben, sind aber, ja bisher noch nicht Philipp, aufgetreten. Diese Prozentzahl, also die du nanntest, gilt nur, wenn Subaru Okia nicht in der Nähe ist. Ansonsten ist sie, glaube ich, 0%. Dieses Gitter, da haben wir das eben aufgeschoben oder war das schon so? Weil es doch eigentlich merkwürdig, dass so ein Gute Gitter, Frage. Wo man da runterfallen kann, wenn das einfach offen ist. Wenn sie es aufgemacht haben. Ja, schätze ich mal auch. Auch ein bisschen unklug aufgeteilt alles. Also ja, Conan, nicht ganz so. Ei, und dann die Detective Boys alleine, also die restlichen drei Detective Boys Mitglieder. Ja. Muss man immer unterscheiden, also die Detective Boys sind ja eigentlich alle fünf und nicht nur die also Mitsuko, Genta und Ayumi. Wahrscheinlich kann Conan noch nicht verkraften, dass er wirklich Mitglied dieser Bande sein soll. Naja, aber ich denke mal, da sie ja allein losgeht, ist ja auch eine Art von Ermittlungsarbeit quasi. Der Elektroschocker. Bomben. Wäre ja langweilig, wenn so zwei oder drei Bomben gewesen wären. Also, ich bitte euch, so ein Conan-Film ohne eine große Anzahl an Bomben, was wäre das denn? Ja. Ganze Etagen, die zerbombt sind. In den Twin Towers. Aber am Anfang war es ja dann auch schon so, ne? Ja. Dass sie die Bomben genutzt haben. Das hat jetzt wieder an die Kid-Episode erinnert. Dachte ich auch, dass er der Meisterdetektiv wäre. Bruchstück von Timon. Ob die genauso viel Shiratori schließen können, dass es 250 Meter waren? Naja. Bestimmt auf 15 Minuten auch gestellt. Die 2.15 tauchen in diesem Film ja überhaupt so gut wie gar nicht auf. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, eigentlich. Das dazu so zu nennen und dann extra mit 1.15 und hier so wenig 15 einzubauen. Halt mit der Lawine halt, ne? Aber allerdings, im anderen Fall wäre es auf einmal wieder übertrieben, ne? Dann wäre es wieder zu künstlich. Aber wenn es nicht künstlich wirkt, sondern wirklich so, das ist eigentlich, naja, okay, ist vielleicht schon ganz gut gemacht, so. Auch eine tolle Szene hier am Ende mit Täter und Conan und Elektroschocker. Boah. Das lohnt sich. Voll gegeben. Oh, wow, wow. Da wurde er. Wurde. Conan angeschossen. Und getreten. Ab wie vielen Jahren ist der Film? Und nochmal getreten. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und. Ja, so gehört sich das. Waffe an den Kopf. 15 Minuten. Und der Film ist ab 12, um deine Frage nochmal zu beantworten. Ja, ich meinte nur so. Sprich. Wow. RTL 2 hätte das wieder rausgeschnitten. Ja. Wäre die Kampfszene gar nicht geschehen, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Er lief nur am Boden, eingeschlafen. Da wäre der Damm auch nicht explodiert. Nee, nee, nee. Das wäre auch nicht zu sehen. Ja, die Waffe ist immer noch in der Nähe, du Idiot. Huch. Mein iPhone hat. Ich finde die Synchronsprecherin, ich weiß nicht, ob sie ist, sie ist mir sehr negativ aufgefallen. Eine auf jeden Fall im Film. Da fand ich die Synchronisation wirklich sehr schlecht, also wirklich laienhaft klang das irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie das ist. Ich meine schon. Schon wieder getreten hier. Bringt alles nicht. Wieso kloppt ihr euch um einen Zünder, der sowieso schon aktiviert ist? Aber er wird irgendwie auch nicht aufgehoben, ne? Also der Zünder liegt jetzt da erstmal irgendwo rum. Ja, warum nicht? Schöne Rückblicke immer. Jetzt wurde dann alles endgültig aufgeklärt. Ja, scheint so, ne? Ich glaube, ein Teil fehlt noch, also meine ich, oder? Das ist der Rückblickteil. Ja, der Rückblickteil ist jetzt aufgeklärt. Ich sag, das gehört noch aufgeklärt. Und dann ist auch alles bekannt. Das war halt schon das zweite Mal, dass der Detective Voice nicht synchronisiert wurde. Ja. An insgesamt zwei Stellen im Film wurde das japanische Original drin behalten. Ah, okay. Einmal eben und dann nochmal vorher. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ist interessant. Das zweite Mal aufgefallen. Glaube ich oft manchmal so. Beim Rutschen war das auch. Weil gerade bei kurzen Sachen aus Japan. Wenn man mal drauf achtet, hört man es ganz deutlich. Auf die Knie, auf die Knie. So, er stellt sich die Frage, was wir in den letzten 20 Minuten des Films noch machen. Aber ich glaube, ja, da hat jemand noch eine gute Idee. Zünder liegt ja immer den, noch irgendwo rum. Der Täter. Hat den schon jemand mitgenommen. Ja, der Täter. Die Organisation hat den schon mitgenommen. Ja, vor allem, weil er sich ja das Scharfschützengewehr von dem Killer-Duo geliehen hat aus der Organisation. Also wäre es Film 10, dann müsste jetzt noch die Organisation auftauchen. Kaido Kid hätte sich den Zünder geklaut. Hakuba wird noch auftauchen. Heiji wäre auch irgendwo noch aufgetaucht. Und wenn Kid auftaucht, kommt dann auch Nakamori. Genau. Und Jirokichi Suzuki muss auch noch mit dabei sein. Hat bestimmt alles bezahlt. Das Hotel für Sonoko und so weiter. Ist auch sein Hotel übrigens. Ja, sein Hotel. Sein Damm. Oh Mann. Sein Wasser, das dort... ja, klar. Ja, ja. Sein Schnee. Ja, die Schneeskulpturen vorhin waren, habt ihr die gesehen? So die Eule und so? Ja, ja. Ja, sehr schön. Wunderschön, ja. Gehören alle Suzuki. Wie heißt Suzuki Corporations, oder wie? Oder? Ja, exakt. Ja, okay. Ist ja nicht bekannt, was genau... Da, jetzt wird es erst bemerkt, so nach wie viel Minuten? 10? 15? Wie viele Bomben das wohl waren? 15? Bestimmt. Gab aber 15 Auslöser. Und 15 Minuten, um die 15 Leute zu evakuieren. Okay, ich gebe zu, die Zahl 15 kommt doch häufiger vor. Boom. Alles gut, ja. Nicht gut. Man kann im Gehen auch nicht denken. Man muss stehen bleiben und dann denken. Ja. Und die anderen laufen alle schon weg. Er ist halt ein Mann. Oh. Tja, das wird ihm ja zum Verhängnis. Ja, mach mal. Ich will auch so eine Brille haben, die ist voll cool. Ja. Wobei, man, das geht gar nicht. Also, wie soll man diese Anzeichen auf der Brille scharf stellen für ein Auge? Sag niemals nie. Das sag ist viel zu nah Auge. Warte, du ab, Professor Agassa, irgendwann. Mal sehen, wie viele Leute sind das? 4, 6? Also 15 sind es nicht. Noch ein Countdown. Schade. Nee, Conan fehlt ja, deswegen 14. Der Damm ist überhaupt 15 Meter hoch. Und 15 Meter lang. Ja, genau, ne? Und 15 Meter dick. Und 15 Kubikkilometer Wasser hinten drauf. Richtig. Hinten dran. Ja, schöner Soundtrack. Immer wieder. Ist überhaupt der Soundtrack mit den meisten Titeln. Also bei Film 16 gab es auch nicht mehr. Und bei den vorigen Filmen gab es immer weniger. Also gab es so generell vor, als wäre Conan nur so ein altes Mario-Spiel. Die Musik wird immer wieder aufgewärmt und irgendwie minimal verändert und wieder reingeworfen. Und dann schon hat man neue Musik. Wäre aber auch komisch, wenn hier ganz andere Musik wäre. Zum Beispiel richtig, irgendwelche Death Note Soundtracks oder sowas. Das passt einfach nicht. Also es ist einfach Conan. Nur mit der Musik. Der Mario wird nicht so ganz ich zähle auf dich hat. Von 1 bis 15. Man kann sich zwar schon denken, was er so vorhat, aber wie er das anstellen will, weiß man jetzt nicht. Ich finde, auf dem Nummernschild des Autos sollte eine 15 zu finden sein. Boah. meine ja auch, dass er das aber jetzt hier, dass er so durch den Wald, ne, und die ganzen Äste und so. Und das auch noch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ja. Ja, exakt. Also sehr, aber auch toll animiert, muss Ja, man sagen. wirklich. Also wirklich 1A. Da steckt viel Geld drin. Hat sich ja bezahlt gemacht. Richtig. Für mich auf jeden Fall, also. Ich meine, bei jedem Conan-Film, du könntest auch einen 16-Film machen, der eigentlich ganz schlecht ist, und ich glaube, ihn würden sich trotzdem etliche Ja. Leute anschauen. Klar, Einfach aber weil es Conan sowieso. ist. Und ich meine, wenn Und man ich. Film 1 und dann 15 anschaut, man Ja, merkt die klar, auf Technik jeden sofort, Fall. ne? Ist ja generell so, dass es im Laufe der Zeit neue Techniken gab, also von 1996 bis 2000, da sind ja schon 2010, sind ja schon etliche Neuerungen in der Technik auch gekommen. Und die Charaktere sehen auch anders aus, viele. Ja. Ja, Zum genau. Beispiel ganz deutlich Genta. Keine großen Ohren mehr. Ich fand auch in Aber Ran den hat. Mangas da Sato zum Beispiel früher voll anders aus als jetzt. So ein bisschen von den Haaren und Ja, so. genau. Ja. Alle sehen ja fast anders Ja. aus. Schon Nur verrückt. Ran hat ihr Dreieck im Haar immer noch. Ja, wäre ja auch komisch, wenn Die nicht, kennt ne? man immer. Das hat Das ist ja so ein Das hatte sie Charaktermerkmal. aber am Anfang überhaupt nicht. Ja, exakt. Genau, ja. Es war nämlich noch Oh, rund, ja. stimmt. Ja, mag sein. Ihr Haar, also rund. Hä, was war rund, hä? Rans Haare. Ach so. So, 2921 sehe ich gerade beim Nummernschild. Skandal. Ah, was ein Zufall. So ein Mist aber auch. Aber sehr gut Ja, synchronisiert hier von er Tobias macht es Müller. toll. Was? Klingt, als wäre es, als wäre Ja, das wirklich, die wenn Filme dort auch. sitzt. Als wäre er wirklich verärgert, ja? Verdammt, verdammt! Die Veröffentlichung des Films wurde doch auch, glaube ich, wegen ihm verschoben, ne? Richtig. Weil er nicht da war oder was anderes gemacht hat gerade. Und ich glaube, er wäre auch echt traurig gewesen, wenn er den Conan nicht hätte gesprochen. Ja, Synchronsprecher identifizieren sich ja sowieso mit ihrer Rolle. Ja, in Deutschland sehr, ja. In Japan auch zum Glück. Ich meine, nach über 6 Jahren Conan. Ja, noch Hä, weit. hinten ein anderes Schild, 5920. Was soll das denn? Also, das ist mysteriös. Haben die in Japan vorne und hinten am Auto andere Nee, glaube ich Nummernschilder? nicht, oder? Da haben sie einen Ja, da Fehler. haben die bestimmt nicht so drauf War geachtet. das ein Fehler? Ja, hallo, darauf muss man wohl achten. Ich meine Nummernschilder, hallo? 15 Autos stehen 15 dort. Iglos und so. Okay. Und diese Szene, die jetzt kommt, die hat mich so bewegt beim Ja, ersten das. Mal. Beim zweiten Mal auch Ja. noch. 15 Schritte bis zum Schnee. Allgemein das Ende. Ja, es war wirklich ein sehr bewegendes Ja. Ende. Und das hat gemacht, dass es mein Lieblingsfilm ist. Er liegt 15 cm unter dem Oh, Schnee. Philipp! Die ganze Magie! Vor allem unterm Schnee noch Staub, ne? Aufgewirbelt von der Hand. Das ist der Pulverschnee. Naja, klar. Exakt, Diamantenstaub. Bei der Luftatmosphäre, die unterm Schnee herrscht, kann man viel aufwirbeln. Alle haben auch Ja. ihre Handschuhe an. Wie ist das Vor allem eigentlich am mit Anfang diesem jetzt. Stock da oder dem Stab, mit dem sie in Schnee stechen? Könnten die Konnen damit nicht quasi erstechen? Ja, ich habe auch schon überlegt, was der eigentlich Vielleicht machen soll. Aber ist das der wenn man auf Komplize vom irgendwas Täter. stößt, dann merkt man das ja. Also, so spitz ist er ja nicht. Ran hat ihre Handschuhe nicht mehr an. Wegen dem Handy Ja, aber wahrscheinlich, hat nehme sie ich ein an. Touch-Handy? Eigentlich nicht. Da kann Nee, man. Klapp-Handy. In den Filmen immer noch schöne Also, man alte kann ja die Klapp-Handys. Tasten mit einem. Alle sind jetzt mal 15 Sekunden leise. Ran ruft an. War nicht eben eigentlich das Netz vom Handy weg? Oh! Aber tatsächlich, ja. Die Handys haben gar kein Netz. Da muss er Papierflieger schicken mit einem Zeichen, dass er keinen Handyempfang hat. Oh, so gesehen. Das Handy haben sie gefunden, aber wo ist er? Vielleicht sollten sie sich mal Handys mit so einem angebissenen Apfel zulegen. Da können die sich auch gegenseitig orten. Naja, das versagt auch manchmal. Meine Augen werden glasig. Kokoro Mori ist ja recht. Ja. Ja, das schöne Bild. Kokoro Mori ist ja auch jetzt schön eifrig. Verdeutlicht nochmal den tragischen Moment. Das Zeitlimit von 15 Minuten. Ja, eine Sekunde drüber und tot, ganz klar. Ja, selbstverständlich. Am Anfang hatte ich vergessen, dass Conan dieses Handy auf lautlos gestellt hat. Ich dachte, das würde jetzt sonst gleich klingeln. Aber ja. Leider nicht. Ja, man hört natürlich nur Rans Stimme, sonst keine. Ja, sie hat ja auch geschrien. Die Einzige, die er hören kann. Was wäre Conan jetzt ohne diesen Fußball? Aber man merkt ja auch richtig, dass Kogoro Mori auch Angst hat. Seine Karriere könnte im Eimer gehen. Ja. Das hat er schon gemerkt. Conan ist ja der oft als Glücksfinder, ne? Ja, exakt, das wollte ich auch gerade sagen. Also seitdem er da ist, hat er selber gemerkt, dass es bei ihm bergauf geht. Das hat er schon zugegeben, ja. Oh, meine Nase läuft. Ja. Ich finde den netten Onkel hinten. Als Conan-Fan weiß man ja, dass er nicht stirbt. Hi, Bar ist ein bisschen kalt. Jetzt könnte man. Ja, Detective Boy sich freuen. Wow. Schön. Also am Anfang hat man geheult vor Traurigkeit und jetzt könnte man heulen, weil es so gut ausgegangen ist. Taschentücher parat. Ja. Ja. Nee, hab ich nicht. Also es war wirklich sehr bewegend. Ja, und ich war allein. Mein Lieblingsending und Opening von Conan. Schönes Ending, ja. Wirklich. Es passt ja nicht wirklich jetzt zu dem Ende, aber trotzdem. Ja, das Lied ist sowieso, also. War ja auch im Anime schon einige Zeit lang zu hören. Da habe ich noch Conan auf Japanisch geschaut. Und hier im Hintergrund die Geschehnisse aus der Realität, wo sie sich Inspiration geholt haben. Das finde ich auch. Der Realität. Das finde ich immer in ja, jedem Film interessant. Ja, das finde ich auch gut, dass sie das mit eingebaut haben. Bei den ersten 4 Filmen war es ja nicht so. Erst ab dem 5. hat das ja dann so angefangen, dass sie da auch die Schauplätze in real gezeigt haben. Aha, Inspiration, ne, Wald. Ich hab's doch gesagt, es fehlt ein Wald. Hier, Vulkane, toll. Und jetzt vergesst natürlich die ganzen Namen, die dort am Film mitgewirkt haben. Ach so. Beziehungsweise die Person hinter diesen Namen. Ja, ich achte ja immer auf. Früher stand der Text von den Liedern auch immer auf Deutsch eigentlich da drunter. Ja, das variiert manchmal. Man kann, warte mal, ich mach mal rechte Maustaste. Wenn man Untertitel einstellt, kann das natürlich Audio. Sein. Audiospur. Audiokanäle, Audiogerät. Ich warte ja immer so, dann Video. Immer bei den Endings so auf den Abspann dann drauf, wenn dann halt kommt, wer das Lied und so singt und wie es heißt und so. Ja, kommt ja auch noch, ja. Die Endings von dem Film sind auch immer was ganz Besonderes, ja. Also finde ich. Die haben immer sowas, was ganz, ganz Spezielles. Ich fand, das hat jetzt auch so gepasst zu der Szene, wo dann Conan halt im Schnee liegt und danach quasi mit dem Tod kämpft und er ja nicht sterben will. Obwohl ich nicht weiß, was das Lied auf Ah, Deutsch ich hab's auf Deutsch bedeutet. gemacht jetzt. Jetzt steht unten der deutsche Text, aber kein japanischer. Naja, was auch immer. Ist aber schade, finde ich, dass man das Lied aus dem Anime schon kannte. Das ist nicht mehr so ein Überraschungseffekt, Aber trotzdem, wenn man den Film Katsuo schaut. Oda. Katsuo Im Oda. Anime hast du es ja nicht Ja. so in der Länge jetzt gehört. Und du hast da, glaube ich, auch nicht Stimmt, das gehört, hat sich nur dieses Don't verkürzt. Wanna Die. John von der Teil war im Anime nicht zu hören, ja. Also, das hier ist das komplette Lied. Das habe ich auch. Sondern das, was in meinem Kopf ist. Bis man es verliert, bemerkt man es nicht. Genauso etwas hat unschätzbaren Wert. Es fließt dahin. Die Zeit des Schweigens. Keiner bringt es einem bei. Timing. Don't wanna lie. Ja, das kann man auch auf Deutsch übersetzen, hallo? Dass ich lebe, möchte ich spüren. I wanna try. I wanna try. Mit dir zusammen möchte ich gehen. Ja, mein Leben entscheidender Moment. Das könnte jetzt sein. La la la la la la la la. Nee, steht nicht dran. Kevin singt nicht la la la. Und die Uhr auch immer, die im Hintergrund auftaucht, Ja. ist auf dem offiziellen Plakat des Films auch häufig I don't wanna zu lie. sehen gewesen. Und 12 Uhr. Erinnert mich auch an den sechsten Film, wo es ja auch um die Uhr ging. So, Ja. das Nachwort. Hier steht Tasche mit Juwelen Untertiteln. Ich bin Thomas schon. Ja. Oh. Ja. Nett wie immer, Ja. Kokoro. So kennen wir ihn. Ist das übrigens ein Mi Das Mitbringsel. Warum sagen Sie nicht einfach Ist das ein Souvenir? Mietwagen? Mitbringsel. Wie du sagtest, die Sprecher sind schon älter. Ja, Souvenir aber. passt da nicht. Und wird wahrscheinlich Mietwagen sein, ja. Kokoro immer wird Wobei, wenn ich Mietwagen. mir so Oder überlege, das nur liegt mit wohl nicht an den Taxi. Sprechern, liegt ja auch an den Autoren, an den Dialogbuchautoren. Ja, Wenn exakt. die Mitbringsel wollen, dann sprechen die halt Mitbringsel. Ich meine, die wollen ja ihr Geld verdienen, ne? Jetzt wird ja auch noch mal das Letzte angesprochen hier mit der Notiz im Schnee, wo man gar nicht mehr irgendwie dran gedacht hat, ne? Noch 15 Minuten. Ja. Exakt. Die Das letzten war's Worte dann. waren Und also damit ist 15 der Film auch Minuten, ne? vorbei. Das war's. Ja, sehr schön. Also, der Film hat jetzt zwar nicht mit den 15 Minuten angefangen, aber trotzdem sehr genial gemacht. Tja, Also, er es gehört ist auf jeden Fall vorbei, ne? Ich zu denke, meinen Favoriten, gehört auf jeden Fall. genau. Auch wenn der sechste Film immer noch mein glasklarer Favorit bleibt, der gehört auf jeden Fall mit zu den Top 5 würde ich auf jeden Fall sagen. Na, Top Und, 1 würde ich sagen. kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, Kevin, bei dir ist er wahrscheinlich Ja, an also erster Stelle. ich finde ihn Ja, auch ja. richtig gut, vor allen Dingen das Jetzt Ende, wie vor der gesagt. Killer in ihren Augen. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt es genossen, den Film gemeinsam mit uns anzusehen und ja, mal von der anderen Seite noch ein paar Hintergrundinformationen bekommen. Dann Und ein würde ich paar eigene sagen, Meinungen natürlich auch noch, ne? genau, das ist natürlich nicht vergessen. Es gibt einige Dinge, die so offensichtlich sind, dass man sie gar nicht sieht. Praktisch den die Schneeflocke vor lauter Schnee gar nicht mehr, um das mal auf den Film zu übertragen. Ja, ich hoffe, ihr habt's genossen und gut, dann war's es auch schon für diese Woche wieder vom Conncast. Und ich verweise wie immer noch auf unsere Facebook-Seite, facebook.com/connennews, twitter.com/connennews, directiveconnen-news.com ist unsere Website, directiveconnen-forum.com ist auch eine weitere Website und directiveconnen-wiki.com ist unser Wiki, auch nur eine Website. und unser auf YouTube sind wir als connennews wieder mal zu finden, youtube.com/connennews. Und ja, damit möchte ich mich auch für diese Woche verabschieden und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir hören uns. Tschüss. Sollen wir auf Stopp drücken? Clemens, was machen wir jetzt? Gute Frage. Stopp drücken.